Der Wettlauf der Hasen. Eines Tages hatten einige Hasen einen Streit darüber, wer von ihnen der schnellste und ausdauerndste Läufer sei. Sie konnten sich nicht einigen, also beschlossen sie, einen Wettlauf zu veranstalten, um die Sache ein für alle Mal zu klären. Andere Hasen hörten von dem Einfall und wollten auch mitlaufen, und so wurde es das größte Hasenrennen, das es je im Wald gegeben hatte. Damit sich kein Hase Vorteile verschaffen konnte, sollten die Rehe die Strecke festlegen. Die Rehe fanden aber, dass sie selbst viel bessere Läufer als die Hasen seien, und wollten es den Hasen mal so richtig zeigen. Sie wählten die schwerste Strecke, die sie kannten, verlängerten diese noch durch zwei Bäche und legten das Ziel hinter eine steile Hügelkette. Schließlich legten sie auf dem ganzen Weg Bäume und Büsche als Hindernisse in den Weg. Als sie fertig waren, die Strecke zu markieren, dachten sogar die Rehe selbst, dass sie es nicht schaffen könnten, wenn sie es anstelle der Hasen versuchen würden. Die anderen Tiere im Wald kamen am Tag vor dem Rennen, um die Strecke zu besichtigen, und keines der Tiere glaubte, dass irgendjemand diesen Weg bewältigen würde, schon gar nicht in einem Wettrennen. Am nächsten Tag waren sie alle wieder da, denn sie wollten sehen, wie die Hasen auf der Strecke scheiterten. Sogar die Raubtiere jagten an diesem Tag nicht, weil sie das Rennen sehen wollten. Am Start standen die Rehe und kicherten. »Das schafft ihr nie«, sagten sie, und als alle versammelt waren, gaben sie das Signal, und alle Hasen rannten los. Wer schon einmal einen Hasen in vollem Lauf gesehen hat, weiß, wie schnell so ein Hase rennen kann, wenn er will. Und diese Hasen wollten alle. Sie zischten durch das hohe Gras, sprangen über die Hindernisse und waren dabei alle ziemlich schnell. Nur die Vögel konnten ihnen aus der Luft folgen und passten von oben auf, dass alles mit rechten Dingen zuging. Am Rand der Strecke standen die Tiere und schauten belustigt zu. Der Biber rief, »Gebt auf, ihr schafft die Strecke ja doch nicht!« Aber die Hasen dachten nur, dass ein dicker Biber ja nichts vom Laufen verstehe, und rannten weiter. Ein Marder stand mit seiner Familie in einer besonders engen Kurve an der alten Eiche. Als die ersten Hasen kamen, rief er, »Vergesst es, diese Strecke ist nicht zu schaffen!« Und tatsächlich gab der erste Hase auf, nachdem er zu schnell auf die Kurve zugelaufen war, vor der Eiche nicht mehr hatte bremsen können und erst die Rinde des Baumes ihn krachend zum Stehen gebracht hatte. »Das ist einfach eine unmögliche Strecke«, rief die Frau des Marders, und ihr Mann rief, »einfach nicht zu schaffen.« Die Hasen hörten es, aber liefen weiter. Nur der eine blieb zurück, um sich von der Frau des Marders die Wunden versorgen zu lassen, die er bei seinem Unfall mit der Eiche davongetragen hatte. Am Bach standen die Wiesel und lachten, als die Hasen kamen. »Ihr schafft es ja doch nicht, gebt doch auf!« Und auch wenn die Wiesel mit ihren kurzen Beinen nicht so viel vom Laufen verstehen wie die Hasen, gaben doch noch weitere Hasen auf und legten sich auf der anderen Seite des Baches in die Sonne, um zu trocknen. »Keine Schande«, riefen die Wiesel, »die Strecke ist viel zu schwer, das schafft sowieso keiner.« Die anderen Hasen hörten es zwar, aber wollten immer noch nicht aufgeben. Sie rannten immer noch über Stock und Stein. Ein Stück weiter hatten die Wildschweine eine Pfütze zum Schlammbaden genutzt, und als die Hasen kamen, rief eines der Schweine, »Guckt mal, die Armen glauben immer noch, dass sie am Ziel ankommen. Gebt doch einfach auf und badet mit uns.« Die anderen Wildschweine lachten und die Hasen hörten es, aber bis auf ein oder zwei die Aufgaben liefen alle weiter. Sie waren immer noch nicht am zweiten Bach angekommen, als einige Fasane an der Strecke aufgeregt gackerten. »Gebt doch auf, das schafft ihr nie!« Weitere Hasen gaben müde und enttäuscht auf. »Nicht so schlimm«, sagten die Fasane, »es wird sowieso niemand ankommen.« Die anderen Hasen hörten es, aber rannten weiter, bis sie zum Bach kamen, wo sich der Fuchs und der Dachs laut unterhielten. »Das werden sie nicht schaffen«, sagte der Dachs, und der Fuchs fügte hinzu, »ich bin ein guter Läufer, aber diese Strecke würde ich auch nicht schaffen.« Einige Hasen wussten schon, dass der Fuchs normalerweise ein sehr guter Läufer ist, und gaben an dieser Stelle auch auf. Sie ließen sich neben dem Dachs und dem Fuchs ins Gras fallen, und einer der Hasen keuchte, »Na, wenn du es schon sagst!« Aber einige Hasen liefen immer noch weiter. Unten an den Ausläufern der steilen Hügel standen die Eichhörnchen. »Das schafft ihr nicht, glaubt uns ruhig!« Die Eichhörnchen waren vielleicht nicht die ausdauerndsten, aber sie waren blitzschnell. Und wenn sie von irgendetwas mehr verstanden als die Hasen, dann war es, wie man schnell von unten nach oben, zum Beispiel auf einen Baum kommt. Jetzt gab ein Hase nach dem anderen auf. Einige versuchten noch ein Stück weit den steilen Weg hinaufzukommen. Aber als sie immer langsamer wurden, gaben sie schließlich alle auf. Bis auf einen Hasen. Er schaute sich kurz um, als er niemanden mehr vor sich hatte, und lief weiter. Auch er wurde immer langsamer und keuchte schwer, als er oben auf dem Hügel ankam. Aber als es auf der anderen Seite wieder bergab ging, wurde er sogar noch einmal ein wenig schneller. Die Vögel und die Rehe, die eine Abkürzung genommen hatten, warteten bereits an der Ziellinie auf ihn. Alle sahen ihn erstaunt an. Als der siegreiche Hase wieder zu Atem gekommen war, sagte er laut, »Das war aber eine schwierige Strecke.« Eine staunende Eule fragte, »Wie hast du das geschafft?« Der Hase sah sie an, dann legte er seine Pfote an sein Ohr und rief laut, »Du musst ganz laut in mein Ohr sprechen. Ich bin etwas taub.« Aber die Tiere hatten schon verstanden. Weil der Hase fast taub war, hatte er nichts von allem gehört, was die anderen Tiere über die Strecke gesagt hatten. Und so hatte er einfach nicht aufgegeben.